Glauben im Land, die Zeitung der Zeichen und wir sind schnell in Brand. Yeah! Halt die Flammen der Revolution, sie rufen nach dir. Halt die Flammen der Revolution, ich hab zusammen mit mir. Hör die Glocken. Hör die Glocken. Halt die Flammen der Revolution, es ist soweit. Halt die Flammen der Revolution, seid ihr bereit? Hört die Glocken! Hört die Glocken der Revolution, steckt uns an Brand! Hört die Glocken der Revolution, mit Widerstand! Hört die Glocken! Hör die Glocken der Revolution, mal im Feuer brecht. Hör die Glocken der Revolution, entfacht mein Gefecht.